Ja, gut, 3 Minuten noch. Ich sag schon mal hallo und herzlich willkommen zu unserem Xbox PK Quatsch Talk. Oh, jetzt habe ich sie ausgemacht. wir gucken jetzt die Xbox Live, die Xbox-Pressekonferenz auf der E3 2017. Das ist ja ein grandioser Start, das ist auch ganz schön spät schon wieder heute. 23 Uhr am Sonntag. Wer hat denn dafür Zeit? Mal ganz im Ernst. Ach, keiner eigentlich. Naja. Aber wir ziehen uns das jetzt hier rein. Es geht gleich los. Sind schon Das ist. aufgeregt. Ja, wir sind sehr aufgeregt, aber irgendwie Heftig. funktioniert das gerade hier nicht. Ist dein Xbox Live auch gerade abgeschmiert? Nee, ich bin ja immer noch auf dem Wartebildschirm. Okay, bei mir ist ein Drehkreisel. Wir haben uns gedacht, wir schauen die Xbox Pressekonferenz und nehmen dabei auf, wie wir dazu quatschen. Und dann, wer das jetzt als Podcast hört, vielleicht habt ihr dann im Hintergrund jetzt noch die PK ganz leise laufen. PK steht für Pressekonferenz für alle Ja, Nichtskönner, ne? Also für alle Pimmel. Nichtwissenden. Ja, aua. Genau, und die jetzt zugucken, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals auf YouTube landet, dieses Ding. Deshalb an alle Podcast-Hörer, ihr habt auf jeden Fall den Vorteil. An alle, die es jetzt bei YouTube sehen, sollte es da sein. Herzlich willkommen. Das ist wieder Wir grandios können hier. eigentlich mal wieder diesen Running Gag einbauen, ne? Fahren an Ja. alle YouTube-Gucker. Ja. Guck mal YouTube, ne? Ist aber echt so. Den haben wir schon lange nicht mehr gebracht. Das stimmt. Okay, ich sorge jetzt hier dafür, dass der gute Benny auch noch dazu kommt. Der hat nämlich Bock. Sehr schön. Dann sind wir schon mal ein flotter Dreier, würde ich sagen. Das macht die Sache doch schon ein bisschen interessanter, meine Damen und Herren. Zum Anruf hinzufügen. Geht natürlich nicht, wenn er die Dings noch nicht angenommen hat. Ah, Ja, aber Anfänger. Daniel, du bist heiß, ne? Wir können ja einmal kurz, lass uns mal kurz vorher quatschen, was wir heute sehen werden. Also wir werden ja auf jeden Fall die Scorpio heute sehen, wie auch immer sie dann heißen wird, wenn sie fertig ist. Das ist ja die neue Xbox. Ja, Mit wird dann dicker instant Grafik vorbestellt, und ne? alles. Ja, also ich habe richtig. Also wenn man sie heute vorbestellen kann, wird sie vorbestellt. Ich Ja, glaube, ich also mache nebenbei noch Kreditkartendaten das. liegen hier schon, ne? Echt so. Meine liegen bei dir. Und ja, und deine und meine liegen bei dir, oder? Das haben wir doch letzte Woche so aufgemacht. Oh, es geht los. Oh, es geht los, es geht los. Oh, Digga. Es geht los, es geht los. Was ist los, Digga? Was ist los, Armer. Digga? Armer. Nicht, dass wir jetzt gleich wieder gesperrt werden. Oh, 2001. Na, was machen Sie jetzt? Ach, ich bin so aufgeregt. Egal, aber es fängt schon, allein schon jetzt mit der Auflösung anzufangen, das sagt dir ja gleich schon, dass die uns Oh, geil. penetrieren werden, ey. Warte, ich mach kurz nochmal einen Snap. Weil wir müssen ja kurz bei Snapchat zeigen, dass es jetzt losgeht. Wir nehmen gerade Podcast auf und gucken E3. Oh, 4K Ultra HD! Oh. Die Investition des LED-Fernsehers hat sich gelohnt! This is the 2017 Xbox E3 Was? Briefing. Oh nein, ich will das nicht auf Nein, Spanisch! ich hab Spanisch! Ich auch! Warte, du musst auf Start drücken. Irgendwie kann man das ändern. Unten auf C, Englisch, Einstellungen. Da! Auf German geht's sogar. Oh. Nee, das will ich nicht. Ich will das auf Englisch hören. Wie hast du das eingestellt? Aua! Du musst unten auf deinen Start, also auf den. Ah, okay, ich hab. Englisch. Nein! Oh, das ist sie. Das ist sie. Oh, ist das erotisch? Oh, Oh Gott! Digga. Oh. Oh, so viel Schaltkreise. Wir sind so doll die Technik-Dullies, ey, das ist unglaublich. Digga, ich sitze doch nur 30 cm von meinem Bildschirm entfernt. Ich bin so in der Scorpio. Ja, Mann, ich habe halt so doll kein 4K-Fernseher gerade, aber. Boah, das sieht alles so geil aus. Jetzt Und es schon. ist halt einfach noch nichts. Oh! Stand! Sag mal! Ja. Boah, Alter, ich hab so Bock gerade. Mir ist jetzt schon so heiß. Hallo. Hallo, oh, da kommt der Dritte dazu. Da Hallo. kommt der Ja, Dreier. so, da bin ich. Wie sie den Controller auch hält, wie sie drauf drückt. Oh, sie ist richtig nett. Ach, geil, ey. Ihr liegt einfach die komplette Welt zu Füßen, ne? Was guckt ihr? Also über welchen Stream? Den Interactive Player von Xbox. Okay, ich gucke jetzt gerade über Twitch und dann der E3 Stream. Ah, okay. Oh mein Gott. Noch Gott, ist ja sieht geil nichts. aus. Halt noch eine One, ne? Feel true Aber. power. Oh, der Controller sieht ja nice aus. Alter, die sieht richtig angenehm aus. In diesem grauen Design. Was? Die sieht genauso aus wie jede andere. Nein, das Stimmt Grau? gar nicht so. Ah, der Phil. Phil Spencer! Er ist mein Ja, der hat doch Lieblingsfilm. jedes Mal das Gleiche an. Ja. Außer das T-Shirt. Multimilliardär, aber er hat nur ein T-Shirt und eine Jeans. Nee, das T-Shirt ist immer anders. Ja, stimmt. Es wäre geil, wenn er einen PlayStation-Controller auf dem T-Shirt hätte. Schon zu feiern. To the millions watching us around the world or TV online, and to those of Oh you nee, ohne watching Witz, auf Deutsch kannst du das interacting nicht gucken, ey. on Mixer, on behalf of Es ist so witzig, wenn er jetzt Beam gesagt hätte. Welcome to E3 2017. Nein, ich hab's beendet! Oh nein! Aua. When the Renegade Group of Gamers, Creators and Engineers came together, to Bin schon wieder form auf the Spanisch. original Xbox Ach, wenn team Prostituierte. and deliver the first Xbox console, we were driven by three principles. Empower developers, delight gamers, and deliver true hardware and technical innovation. Okay. The original Xbox team lived by the mantra, there's no power greater than X. And today, yeah! Das ist so geil, die Zuschauer. Yeah! Of the Xbox family, the power of fittingly the X. named Yeah! Xbox One Xbox X. One X heißt sie, okay. Alter, das ohne Scheiß. Xbox One X. Xbox One X, the most powerful console ever made. Ja, wie immer. Es ist immer. Aber ohne Scheiß, ich finde den Namen, finde ich wirklich geil, muss ich sagen. Ist halt echt nicht innovativ, ne? Also, ja, guck mal, seit Jahrzehnten bauen Autohersteller Modelle mit einem R hinten dran. Da ist nichts innovativ. Ich finde aber ein X. Ja, jetzt habe ich es nicht verstanden, was er zu S gesagt November hat. November 7. Now, I'd like to introduce one of our leaders in the Xbox engineering team, responsible for making the Xbox One experience great experience, for gamers verstehst and developers. Please welcome my friend. Kareem Chowdhury to tell ja. you Das wäre so geil, wenn er sich selber noch, er heißt wenn er sich noch mal selber vorgestellt ich hätte. Ach, Kareem. Okay, ich hab verstanden. Cream. Ich hab aber auch Cream verstanden. Er ist einfach Sahne. Er ist cremig. Er ist richtig cremig. Thanks, Phil. Wo sieht der Scheiße aus? Er ist so schlaksig. Aber die Frisur ist on point, Digga. From the beginning, ja. our focus on game creators. Die Nase ist ein Ticken schief, oder? Nee, nee, das ist dein Fernseher. Hätte ich mal keinen Curve gekauft. Let's talk power, which starts with the specs. Six teraflop GPU. Six teraflop GPU. Benny, du Technik-Dulli, erklär unseren Zuhörern, was Teraflops sind. Sehr gut, das jedes Mal und vergiss es immer instant. Boah, das ist nice. Okay. These are impressive numbers. Aber 12 GB RAM, das weiß ich, das ist viel. On every dimension. Because that's what it takes to give game creators the power they need so you can experience true 4K resolution, 4K textures and 4K assets in your living room. Living room, okay. And when we say true 4K, we mean 8 million pixels, high dynamic range, wide color gamut. Premium sound like Dolby Atmos and geil. 4K yeah! Blu-ray. Okay. Ja, okay, 4K UHD Blu-ray, das ist für mich schon, next, das ist schon wichtig. We knew compatibility was critically important for Xbox One X, and your reaction to 360 backward compatibility has energized the team. Deswegen könnt ihr uns auch Classic Games spielen. So right from the start, all of your Xbox One accessories and games will work with Xbox sehr gut. One X. Sehr schön, da kriegst du einen Clap. Okay. Also kein neuer Elite Controller. But for the team and me, that wasn't good enough. We wanted more. Wow. Oh, das will ich auch. You have today will look and play even better on Xbox One X with enhanced visual fidelity, anisotropic filtering and faster load times. Geil. Even if you haven't made the jump to a 4K TV yet, we designed this product for you as well. Since Xbox One X enables a technique called super sampling, the new 4K games you see on stage today will look better on your 1080p TV than anything you've seen before. Okay, also muss ich mir noch keinen 4K-Fernseher kaufen. Yes! Ja, aber ich glaube, aber den Unterschied wirst du trotzdem sehen. We meticulously paid attention to every oh, Twitch ist abgespielt. Geil. We crafted our most technically advanced wer guckt denn auch bei Twitch? Ever. Mixer ist der Shit. It starts with the Scorpio engine. Kann man Mixer denn auf Englisch gucken? Witzig. Ja, ja. Alles. Ja, hast du gerade gehört? Er hat gerade gesagt, das Ganze ist trotzdem die Scorpio Engine, ne? With 7 ja. Billion transistors and a 384-bit wide memory bus. This is the fastest, most advanced process. Aber das ist mega nice, das heißt, man kann auch einfach Festplatten, die man gekauft hat, einfach dran stecken und sie funktionieren trotzdem. Every millimeter and every component within the console has been architected for maximum power and efficiency. Our aspirations were so high, an industry standard approach just wasn't good enough. Schön italienisch. So intense that for the first time ever on a console we're using a liquid cooled vapor chamber. Liquid cooled. Geil. Alter, das ist ein flüssig gekühltes Ding da drin. An engineer on the Xbox hardware team invented a new power management system so innovative we named it after him. Ich war mein Gamer-PC hat einen Liquid-Cooled. Every single Xbox One X at the system and component level to deliver consistent performance efficiently and elegantly. Now, it's easy to think all this technology and capability will mean a bigger console. But again, sie ist kleiner. We wanted more. Aber die wird nicht kleiner als die S sein. Have we built nee. The most powerful console ever, Xbox One X. Is the smallest Xbox ever. Das ist krass. Heftig. Was? Okay, sie ist kleiner was? Als die S. Was? Oh mein Gott, der von wegen, die sieht this genau gleich aus. Gut, okay. And it has been a great honor to design and build it for you. I couldn't be more proud of our team and I hope you love it as much as we do. Now. Ohne Scheiß. Ich habe ja noch die alte Xbox One. Ja. Die sieht gerade die sieht von der Breite genauso aus wie, also das ist quasi die Hälfte von der, die hier steht gerade. Ja, was? Guck dir das mal an. Alter. Was ist das? Battlefront? Was? Halo? Nee, Halo wird's nicht sein. Nee. Kamel-Simulator 2017. Fuck, ich hab's zuerst gesagt. Destiny wird's wohl sein, oder? Nee, da war gerade Burj Khalifa im Hintergrund. Ich gehe mal davon aus, dass es Forza ist. Das ist Forza. Boah. Ja. Das sieht echt lecker aus, ne? Ja. Endlich mal wieder Rundstrecke, ey. Boah. Kein Bock mehr auf diese ganze Horizon-Kacke. Und weibliche Fahrer. Ist das, ja. ist das eine von diesen Frauen? Geil. Okay, ich hab wieder Bock auf Forza. Endlich wieder Rundstrecke. Ja, ich halt gar nicht, ne? Egal. Nürburgring. Ja, 4K Nürburgring. Also, du bist ganz schön hinterher, Benny. Oh. Ne? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich würde gleich noch den Xbox Live Event Manager Player anmachen, dann. Ich hab Alter, LKWs! Das LKWs. Ist halt echt mega witzig, ne? Please welcome. Okay. Warum raste ich so aus, wenn LKWs bei Forza drin sind, aber ich will LKWs? Hatten Sie gerade was über die Storage-Größe gesagt? Von der Festplatte? Nein, da habe ich nicht aufgepasst. Okay, Terabyte bestimmt oder so. Frankfurt, Paris. Frankfurt! But through your passion for racing on Xbox and PC, Forza has become the premier partner to the automotive industry. Echt? So today, for the first time in history, boah, der sieht voll psycho aus, ne? Supercar is making its world Dem mit einer Axt. Hatte der nicht geschlafen. At E3, in front of you. Noch nie. Der hat noch nie geschlafen. Vor allem ist der voll Akku. Oh. Oh, oh, was kommt da? Porsche. Ford GT? Blech. Wer will denn Porsche? Ein Cayenne mit dem Dieselabgas. Was war da? GT3 RS? Was ist das für einer? Das ist ein GT3-Wagen. Nee, was ist das? Le Mans. That honor belongs to you, exclusively. Ladies and gentlemen, may I present the 2018 Porsche 911 GT2 RS. GT2 RS, okay. Alter, ist immer noch ein Porsche hässlich. Ja. Und in der gammeligsten, langweiligsten Farbe, die sie nehmen können. Ja, ey, Silber ist also halt echt keine Farbe für eine Präsentation. Und die nervigsten Felgen der Welt. Hey, das kann er haten, aber Porsche ist und bleibt ein Frauenauto, ne? Ist so. Er ist halt ein Käfer. Seid ihr. Xbox One X, it's a monster. And with over 4.8 billion, ich gebe 250.000 Euro aus und kriege ein Auto, das sich anhört wie ein Sack Schrauben. Nein, danke. Für Frauen. Für Frauen. Okay, ich werde das Spiel so doll nicht als. Nee, ich kann mir kein Porsche-Cover in mein Regal. Echt mal. Oder ausschneiden einfach und dann Golf draufkleben. Nee, den Ford GT vom letzten. Ja. I'm joined on stage by two presenters Hier. Oh, aber die ist süß, guck mal. Hallo, Shannon McIntosh. Und die darf für Windows arbeiten? I will be fighting to survive dynamic weather in the Nürburgring in this Nürburgring. Die spricht irgendwie doof. We start with Shannon in her customized driver on Dubai. Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Nee. Abu Dhabi Straße. Ja. Achso, das ist Abu Alter, guck dir das an. Alter, 60 FPS alleine. Guck dir das nur an, bitte. Oh, aua, meine Augen, die schmelzen gerade. Boah, guck, Alter, die Grafik. Oh mein Gott, wie sieht das aus? Boah, fährt die alte schlecht, ey. So genau deswegen. Oh, oh ja, sie hat bestimmt gerade nach rechts geguckt. Aber das, ohne, das sieht gerade aus wie VR, mein Lieber. Das sieht gerade aus wie VR. Ja. Nee, da fährst du wenig Bewegung im Kopf. Wieso? Bist du schon mal in VR-Rennen gefahren? Ja, da guckst du viel mehr auf die Seitenspiegel und so einen Scheiß. Anfänger vielleicht. Das ist so doll nicht VR. Dabei würdest du einfach kotzen. Nee. Ja, das stimmt, ja. Das, also, richtig. Obwohl. Also, mal. Oh, natürlich. Das ist ja gar nicht geskriptet. Ich wollte gerade sagen. Ich meine, richtig VR ist halt, wenn du die Kotze auch auf der Scheibe siehst, ne? Guck mal, der Heckspoiler wackelt. Ja, haben sie ja gesagt, komplette Vibrationsanimation. Alter. Racing is reborn. Das war mal ein schnelles Rennen. Die ist genau vier Kurven gefahren. Family of consoles or Windows 10 PCs, Forza Motorsport 7 is the most technically advanced and comprehensive racing games ever made. With more than 700 cars, it features the largest collection of Lamborghinis, Ferraris and Porsches ever assembled. Today, you are the first people to see the 2018 Porsche 911 GT2 RS. And this week at E3, like me, you can be the first to drive it. Aber es ist lustig, dass sie bei einer Gaming Messe ein Auto vorstellen. Ja. The most powerful console ever made in Forza Motorsport 7. Thank you. Aber sie haben auf natürlich alle Kameras sind auf das Auto gerichtet, weil es gibt nur ein einziges auf der ganzen Messe wahrscheinlich. Ist gar nicht so schlecht gemacht. Mein Lieblingsfilm, da ist er wieder. I'm gonna play it on Forza Motorsport 7 when it ships on October 3rd. And when Xbox One X launches, das also nicht als Launch-Titel. Forza Motorsport 7 in true 4K at 60 frames per second. Das ist das Wichtigste. 60 ja. Frames. Today we're gonna showcase the world's greatest creators with a lineup of different types of games. Ich muss zugeben, ich habe einen Halbharten, ne? Ja. Das muss man jetzt einfach so im Raum stehen lassen. Also ihn, ne? Also Film meinte ich jetzt. Ja. Lass Film ruhig im Raum stehen. Film mal kurz im Raum stehen bleiben. Games that push the boundary of our art form. Today we will feature 42 games here on our Was? Egal, die ganze Nacht. 42. 22 games with console exclusivity on Xbox One. Was? Okay. Ja, okay, ich hasse Exklusivität, deshalb feiere ich nicht. Ich will, dass alle spielen können. Of course, they will play best on Xbox One X. Und wird sie jetzt immer nur noch die X nennen? Ja, Spieler der X. Heißt sie dann XBX? Oder XX nur? Xox, XOX. XOX. Oder einfach Xbox. Alter! OX. Du bist so krass. Ohne Witz, dieses Logo, was da hinten gerade noch als letztes leuchtet. Ne? Das heißt das neue IP, oder? Haben. Division? Division. Wollt das ist sagen? Division. Das ist Division. Naja, warte. Obwohl, nee. Nee, nee. Könnte auch Zombie nee. Ratten sein. Hä? Zombie Ratten. Das ist Feature. Metro, das ist Metro. Müsste sein, ne? Ja, ist Metro. Oder? Ich hab echt keine Ahnung. Digga, die Musik, das ist Walking Dead. Weiß ich nicht, nie geguckt. Auch nicht. Ne, ist Metro, 100%. Die Musik ist halt sowas von. Ja. Das ist voll die crazy Waffe. Habt ihr mal Metro gespielt? Nee. Den allerersten Teil, das ist schon ewig. Ja, angespielt, so die ersten zwei Stunden oder so, aber ja, ich richtig auch. Gespielt nicht. Das sieht halt auf jeden Fall echt gut aus, ja. Boah! Boah! Das ist halt so ein Spiel, das da kommt wieder Claudius. Das ist geil, was Benny gerade geschrieben hat. Habt ihr gelesen, was Benny geschrieben hat? Nee. Nicht der Einzige, der den Porsche nicht feiert. Ich find's bis jetzt noch relativ langweilig. Ja, Metro ist halt eigentlich richtiger Nischentitel, ne? Ja, aber es hat relativ spannend angefangen und da hätte man aber jetzt irgendwie... Na, einmal so eine Ratte gesehen, ist die Ratte auch vom Tisch. Ne? Aber man muss sagen, jetzt nach 15 Minuten ist es schon besser als die komplette EA-Präsentation, die anderthalb Stunden ging. Habe ich ja überhaupt nicht geguckt bis jetzt. Es war halt auch nur Kack dabei. Alles, was man gesehen hat, kannte man schon. Ah, okay. Alter, aber guck mal, wie das aussieht. Das sieht schon geil aus. Boah. Ich find's immer nur kacke, dass es In-Engine-Footage ist. Ja. Und nicht In-Game. Aber das sieht gerade aus, als könnte es echt sein, mit der Karte und so. What? Eine Armbrust. Also, weiß ich nicht. Also so eine Welt, das sieht halt echt geil aus, aber es ist mir halt einfach zu voll. Es ist mir zu unrealistisch, ne? Der hat einfach Hardcore gerülpst. Mhm. Okay, aber das hier ist gerade auf jeden Fall nur Grafikporn, ne? Also ja, natürlich. Das ist ja, deswegen. Ah, dann ist die Kacke wieder, dass es in-engine ist. Ja. Oh. Kann halt easy auf einer Titan X Doppel Gaming PC. Das ist geil, dass du die Pfeile wiederholen musst, ey. Das wird ja in Ingame niemals so aufheben, den Pfeil. Hat jetzt nicht ganz so geklappt. Ich wollte gerade sagen, hättest mal die Waffe von eben behalten, du Idiot. Explosion? Oh. Nee. Ja, doch. Ja. Nee, ja. Ohne Witz, er hängt sich jetzt an das Seil und dann stürzt das ganze Ding noch ab. Auf die Bock. Oh nein, ich glaube, mein Zug ist auch dabei. Das ist nämlich eigentlich der Zugsimulator. Er versucht nur zum Zug zu kommen. Das wäre so geil. Das Spiel heißt nur zum Zug kommen 2017. So, und ab jetzt fängt das Spiel an. Das war nur der Intro-Trailer. Ja. Jetzt musst du Zug fahren. Das ist echt so. Alter, ich hätte richtig Bock auf Thomas die Lokomotive, das Spiel. Ja, Metro, okay. Metro. Metro Exodus, okay. Ist jetzt der heftigste. Das Spiel heißt doch nur Metro. Ich sagte, das ist ein Zugspiel. Ja. Ticket-Abreißer-Simulation 2017. Ohne Scheiß, man kann das so ausweiten, diese Simulationsspiele. Okay, In-Game-Footage. We are the first. Age of Empire. Assassin's Creed. Sea of Thieves. Das ist Assassin's Creed. Pyramidenbausimulator. Okay, aber das interessiert mich gerade. We conquered this land and built an empire. Doch, Empire Earth. Das ist echt auf der Konsole. Ach, ich dachte, das ohne Scheiß, ich dachte gerade echt, dass es Assassin's Creed ist wegen diesem Ägypter-Krams. Oh. Oder? Oh. Doch, ist doch Assassin's Creed. Alter, was verwundert sich mir sicher mit Age of Empires? Ohne Witz, Uto. Warum rutscht denn von der obersten Spitze der Pyramide runter? Das war ja mega anstrengend. Ja, weil Springkacke ist, er klatscht halt direkt wieder auf die Pyramide. Nilpferd. Okay, durchgezogen. Der ist nice. Ohne Scheiß. The Brotherhood Begins. Ist halt echt interessant. Assassin's Creed Brotherhood 2. Das ist Harry Potter. Aber was war das jetzt gerade? Für ein komischer Quatsch mit dieser riesen Harry Potter Schlange? Please welcome from Ubisoft. Creative Director Jean Gedon. Jean Gedon. Den Namen hatte ich ausgedacht. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Zeichen ist halt einfach geil, ne? Ancient Egypt is the birthplace of modern civilization. Wo redet der Scheiße? Das ist Franz Hacke. Ubisoft. Spricht der Parisisch? Ja, ne? Ja. Assassin's Creed Origins is taking you to the perfect setting. Wie auf dem Kamel sitzt. Egypt. Er ist richtig am Höcker melken, ey. Kamelrennen-Simulation. Assassin's Creed Origins is also the story of one man. Nee. Bayek heißt der Typ. Croissant? Is the last Magi, the protector of his community. An Egyptian sheriff. Der Typ mit seiner scheiß R2D2-Mütze hier vorne. Mega nervig. Against the dark forces that corrupt ancient Egypt. Gesundheit. Will lead to the foundation of the Assassin's Brotherhood. But recreating ancient Egypt, recreating so far in time, pushed us to rethink and expand our gameplay mechanics. Das ist eine gute Sache. Ich will dieses Xbox-Zeichen haben, was da im Hintergrund steht. Das in die Alter. Voll. Nee, in ein, irgendwo im Garten oder so. Ja, im Vorgarten halt. Ans Haus. Ins Fenster stand als Weihnachtsbeleuchtung. In diese komischen Weihnachtssterne, die immer irgendwo an der Scheibe kleben. Genau so. To kill. You can't kill in the game. World Premiere. Noch eine World Premiere, okay. Jetzt ballern sie aber richtig durch, ne? Noch mit der Scheißhaufen von oben. So, ja, nochmal Assassin's Creed. Jetzt gucken wir Adler Simulator. Okay. Boah, heftig. Ich bin richtig erschrocken. Bei mir nicht. Ich guck irgendwie 480p oder so, aber es sieht trotzdem gut aus. Alexandria, sehr interessant. Das Wasser. Oh. Okay. Pferde. Krass. Mit Gameplay. Heftig. Okay. Findet ihr, das sieht gut aus gerade? Ja. Also, es... Nein, also, man erwartet mehr. Aha, für die nur zuhören, der Assassine reitet gerade mit seinem Pferd durchs Land. Man, es sieht eigentlich vom Gameplay aus wie Assassin's Creed 1, das erste. Ja. Die Steuerung sieht auf jeden Fall wieder sehr grausam aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Allein schon, wie das Pferd steuert, ist halt echt scheiße. Aber sie haben gesagt, sie haben es komplett restructured. Ja, hoffentlich. Ohne Witz, die Steuerung des Pferdes sieht genauso aus wie bei Wildlands, die Autos. Ich dachte, das ist der Adler-Simulator. Ein Vogel. What has happened? Der Vogel bleibt in der Luft stehen. Er sieht ein bisschen sehr nach Prime, hier, Far Cry. Ja, Far Cry Primal aus. There you are. Okay, aber ich guck's mir trotzdem an. Ich liebe Assassin's Creed bis zum dritten Teil und deshalb glaube ich, ich guck mir das mal an. Also mein Problem ist ja, ich finde die Grundstory ja immer sehr geil, aber dieses, mit diesem Real Life ist halt immer diesen Scheiße. Wenn du dieses reine Spiel einfach nur jetzt in Ägypten hättest, super gut. Aber ich will halt nicht irgendwie meine Erinnerung von irgendjemand aus einer Geschichte herausarbeiten und das dann... Ja, okay, aber dann bist du definitiv kein Assassin's Creed-Typ, weil... Nee, bin ich auch nicht. Aber da haben sie jetzt noch nichts zu gesagt. Ja. Überhaupt. Naja, weil es kann ja gar nicht weitergehen. Die Welt ist ja quasi down nach dem dritten Teil. Kurzer Spoiler. Darf man ja spoilern, ist ja. Mhm. Ist ja schon ewig, ja. Es hat überhaupt nicht versteckt, ey. Nee, so doll nicht. Also... Es ist alles andere als versteckt. Also das Gras bewegt sich schon mal sehr geil, das muss man hinlassen. Ja. Und das ist auch so eine Sache, das hört jeder. Ja, das war also jetzt, er schleicht auch jetzt gerade nicht sehr leise. Ja. Mit Looten. Oh, wie langsam der Cursor sich bewegt, was da passiert. Wow. Es ist mit Legendary Loot. Oh nee, nee. Oh, nee. Also das ist kein Assassin's Creed. Also, sorry, aber Loot in Assassin's Creed, nein. Also, was heißt Loot? Nein. Ich glaube, das ist nicht wirklich Loot. Ich glaube, das ist einfach neue Waffen aufsammeln. Nee, das war Legendary Bow. Ja. Er hat gerade von der Wache ein Legendary Bow aufgesammelt. Das heißt, man kann looten und leveln. Ich glaube, das ist nicht so ausgeprägt, wie ihr euch das gerade vorstellt. Ja, aber allein das allein, dass es drin ist, ist schon zu viel. Der steht halt einfach wirklich in der Luft. Ja. Das ist halt einfach eine Drohne. Adler. Ein Drohnenadler. Ja, ist doch so. Helikopteradler. Adler. Wow. Alter, der ist vielleicht einen halben Meter gefallen. Ich wollte gerade sagen, wie lang der gefallen ist. Wie lang er gefallen ist. Aber er ist gerade Er liegt schon auf dem Boden. und er hat einen Ability Point bekommen. Er ist von hinten aufgesprungen. Also ist Luke mit Leveln. Okay. Alter, was ist das denn für ein Maschinengewehr? Der hier steckt auch immer noch in die andere Richtung, ey. Oh ne, ohne Witz, diese Kampfszenen, das ist halt... Das haben sie ein bisschen verkackt. Also für 2017 erwarte ich mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Da hätte man vorne. Das war der schlechteste Parry der Welt. So, ohne Witz, guck dir doch mal also die Kampfsimulation von, wie hieß mal der allererste Teil auf Xbox One an, das mit den Rittern. Was? Ja, komm, hat der gerade den Pfeil gesteuert? Ja, ja, kann also er. Also nur hinterher. Nee, ja, kann den steuern. Sorry, aber das Game ist... Am Anfang habe ich es richtig gefeiert und jetzt gerade finde ich es nur noch kacke. Das ist echt... Kacke finde ich es nicht, aber es ist halt definitiv nicht gut. Nee. Oh. Ja, aber... Vielleicht, so glaubt ihr, dass wir dazu nein. Aber ich glaube, ich bin dazu eingefahren. Für mich ist Assassin's Creed 1 der beste Teil, deshalb. Ja, definitiv. Ja. Okay. Here is one that the world is having as much fun watching as they are playing. Halo. Call of Duty. Rocket League. Counter-Strike. The creative FIFA 18. Of PlayerUnknown's Battlegrounds is a ja, PlayerUnknown's Battlegrounds. This game together with a passionate community. Das ist heftig. Please welcome PlayerUnknown wow. Himself, ja, Mann! Alter, wie ich gerade ausraste! Oh mein wie geil Gott, ist das denn bitte? Bitte mit Erscheinung. Mit Release. Thanks, Phil. Good afternoon, everyone. PlayerUnknown's Battlegrounds Blue Hole. Is a multiplayer Battle Royale, where you must fight against beste PK jetzt schon. Players to be the last one standing. Our team's focus is to bring the most complete Digga. Royal Oh mein Gott, Alter, ich raste aus. A great experience across all Xbox One devices. Our development is truly community driven and we owe much of our success to everyone who's given us feedback over the past Alter. With over 3 million PC players to date. Ich hab's so toll nicht. Das kam so unerwartet gerade. Exclusively to Xbox One later this year. Later this year. For Xbox One X enhancements shipping with the final version. Ja, Digga. Ja, Mann. Okay, also quasi Release Titel. Das Ding ist in 4K. Es wird vorher released und kriegt dann oh X-Patch. Alter, wie ich gerade ausraste. Boah, Digga, ohne Witz, wir werden dieses Spiel so zerstören. Oh, ich kann das, also, wow, das ist kannst besser nicht als die ganze passen. Letzte. Xbox One Launch Exclusive. Das ist halt meine Fresse, oh mein Gott. Alter, aber das Geile ist, dass wir jetzt schon mal Safe Call sagen können, dass das Spiel Ende des Jahres fertig ist. Das ist ja bei so Alpha und Early Access, weiß man nie genau, wann sowas fertig ist. Geil, Mann. Oh mein Gott, wie bock ich da drauf hab, ey. Das kommt schon vorher. Ja, kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht so einen Monat vorher kommt und dann... Haben sie ja gesagt. Ja, im November halt, ne? Kommt ein X-Patch. Ende des Jahres kommt's raus und dann mit der neuen. Nee, vorher Alter. Schon. Und wenn die neue da ist, dann kommt nochmal ein Patch für die X. So geil. Ohne Scheiß. So geil. Boah, heftig, Alter. Das Geile ist... Bis jetzt gibt's ja nur eine Map, aber die anderen Maps, ich habe schon mal drüber geguckt, wie die aussehen sollen. Boah, wir sehen ja hier auch gerade schon. Alter, warum habe ich so einen Bock auf dieses Spiel? Das ist ja nur geil. Oh. Der kam richtig aus dem Dunkeln. Hm. Heftig, ohne Scheiß. Bestes Announcement jetzt schon. Digga, danke, ich liebe diese oh Bratpfanne. Diese Bratpfanne ist so geil. Das ist so geil, jetzt dass der Signature Move von einem Spiel eine Bratpfanne ist. Exclusive. Mach uns glücklich mit Halo. Ey, das geht. Ich glaub nicht, dass Halo dieses Jahr kommt. Ja, Was ist das denn? Das sieht ja jetzt schon geil aus. Guck, das ist ja nur geil. Was ist das denn? Das sieht ja nur geil aus. Was ist das für ein Scheiß? Das sieht auch aus wie so ein... wie so ein... wie so ein Survival... so wie The Forest oder so sieht das aus. Ja, ja. Das ist ja nur geil. Alter, wie ich Bock auf diese Spiele hab, ey. Das sieht ja doch so ein bisschen aus wie Minecraft, ne? Ja, so... und so, so ein bisschen Warhammer? Ne, wie heißt das? Space... wo ist das mit... doch, Warhammer 40k ist das mit Space Minis, ne? Deep Rock Galactica, okay. Okay. Geil, ja. Ja, aber wird nichts für mich sein, ne? Ey, das sah mega witzig aus. Ja, aber nicht kaufenswert. Doch. Yeah, schreit wieder einer. Ist das Beste. Okay, State of Decay. Kann sehr gut sein, ja. Wie ich am ersten Bild schon erkenne, was das für ein Spiel ist. Das ist schon sehr neuartig, muss man sagen. Aber ist auch ein geiles Spiel. Warten wir jetzt auch schon lange drauf. Wurde letztes Jahr schon angekündigt. Mhm. If the world you knew. Hatte ich auch Bock drauf. Ja, unbedingt. Ey. Diese ganzen Survivor-Games sind einfach absolut mein Ding, ne? Ja, ich hab so Bock auf so richtig geile Survival-Games jetzt. Aber das kann man dann ja hoffentlich im 4-Spieler-Koop spielen dann. Ja, wahrscheinlich nur im Koop. Cool, ey. Bam. Die laufen aber echt behindert, ey. Mhm. Laufanimation sieht echt komisch aus. Das ist halt so von wie, wir sind 2017, ne? Also jetzt mal bitte. Ja, kurz überlegt. Guck mal, wie das aussieht. Vor allem jetzt macht er ohne Fadenkreuz, ne? Auto-Aim. Bam. Okay. Ja, daran sieht man halt, dass das kein Premium-Titel ist, sondern so ein B-Titel eher. Ja, das Ding ist, der wird trotzdem 60 Euro kosten. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Eher 39 oder sowas. 29 oder 39 Euro würde ich sagen. Digga, nicht mit den Möglichkeiten, nicht mit dem Open doch, World. Doch. Glaub mir mal, das wird kein Vollpreistitel. Hundertprozentig nicht. Das finde ich halt ganz geil, dass du halt noch die Sachen anbauen musst und alles mögliche, ne? Ja, dieses Micromanagement dann, ne? Ja. Work together to defend it. Halt einfach nicht nur töten, sondern auch einfach wirklich überleben, das ist halt echt geil. Ja. Boah, das sah eklig aus. When you get hungry, cold, what risks will you take? What mistakes will you make? Boah, der Fettsack erstmal auf die Alte drauf. The family you've got is about to tear itself apart. Will you end the life? Bams. Or save it? Please. This is our only one, but we need everybody we've got. Alter, hat es bei euch auch geruckelt gerade? Ja, hat es gerade. Okay, das war gerade eine Cutscene, die geruckelt hat. Doch keine 60 Frames. Aber es ist geil, dass es immer die gleichen Zombies auch gibt, ne? Den ja. Boomer gibt's seit Left 4 Dead 1. Ja. Hilft doch nicht, wenn man weiter drauf drückt. Wenn man No sagt, hört ja auch bestimmt auf. Ja. Oh! Oh, geil! Das war ja richtig der Salat. Das Ding ist, was er gerade gesagt hat, wenn du stirbst, kriegst du keine zweite Chance. Ja. Nö, dann ist der Charakter weg. Fett. Was sie denn jetzt vor? Das T-Shirt ausziehen oder was? Interessant. Ja gut, aber ist kein Game, was ich jetzt mir kaufen werde. Kommt auf den Preis an. Kommt halt ganz klar auf den Preis an. Ja, wird aber nicht mehr als 39 Euro kosten, sage ich dir jetzt schon. Also wenn es ohne Witz für 40 irgendwo drin steht, werde ich es mir holen, weil es lustig aussieht. Was? Ohne Witz. Ich will einfach nur Forza Players Unknown Battlegrounds und fertig. Dann kann ich mich einschließen. Ja, ohne Witz, für Frühling 2018 sieht es halt noch echt scheiße aus. Wieso? Ja. Was ist das? Weißt du schon, was das ist? Ja, ich habe letztens schon einen Trailer von gesehen. Das ist halt auch mega lustig. Also. Was ist das denn? Auch wieder so ein Survival-Game oder was? Ähnliches. Geht so ein bisschen in die Richtung, wie heißt das jetzt? Hunger Games. Nein, was alle spielen, Overwatch, so ein bisschen in die Richtung. Ach so. Ah, ne, finde ich ja nicht so geil. Das feiere ich gerade. Alter, der ist ja so on fire gerade. Sieht ein bisschen aus wie Smite oder sowas. Naja, ohne Scheiß, nee. Also für die, die gerade nur hören und nicht zusehen, es hat so ein Comic. Comic Hunger Games. Ja. Comic Hunger Games, was aussieht wie Overwatch. Ich finde es ein bisschen mehr aus wie Smite. Ja, genau, aber irgendwie so in die Richtung. Smite kennt halt keiner. Oh, Smite ist aber relativ groß geworden jetzt. Das ist schon vorgestern. Alter, der rastet ja komplett aus, der Kommentator. Ohne Witz, wenn der Kommentator immer dabei wäre. Ja. Dann kommt oh, der steht dann über dir im Zimmer und schreit dich an. Der steht einfach rechts neben dem Bildschirm und brüllt da die ganze Zeit rum, das wäre so geil. Boah, Minecraft, schon Minecraft wieder. Ich VR, will kein Minecraft mehr. Aber ich will kein VR. Minecraft mehr. Aber ich will kein Minecraft mehr. Boah, ja, ich hab jetzt viel Zeit nicht. Hab ich auch noch nicht. Das Mini-Lama hat mich überzeugt, jetzt kaufe ich's mir. Aber das ist doch nicht VR gerade. Sie haben, glaube ich, VR angekündigt. Aber die stellen doch nicht VR mit Minecraft vor. VR gibt's schon länger von Minecraft. Ja. Für den PC ja, kannst du schon VR spielen. Ja. Okay, Crossplay fand ich aber cool. Da stand gerade Crossplay. Also kann alle zusammen spielen. Das finde ich geil. Unify in Minecraft. Das ist nice. Da war gerade ein iPad, ein Windows. Die Switch, eine Xbox und ein PC haben wir auch irgendwo zwischendrin gesehen. Also können alle zusammen zocken. Was ist, wer ist sie? Grinsekatze. Alter, die sieht aus wie ein... Was ist mit ihren Haaren los? Was ist mit dem linken Ohr passiert? Was ist... Sind das für Klamotten? Wie wir auch nur am Haten sind die ganze Zeit. Ohne Witze. Alles. Mobile, VR, PC. Du weißt so 100%. Alter, guck ihre Fresse an. Oh, Entschuldigung, sie ist so total hübsch. Ich denke, du weißt so doll, auf welcher Seite sie immer das Headset trägt. Ja. Into und the game itself. Wahrscheinlich. Because we okay. Know that the amazing content you create makes die hat ein bisschen, Minecraft also die sehr penetrante Stimme. This fall, Minecraft will release Sie springt auf einem Ton durch. Ja, jetzt kannst du auch 4K in Pixel sehen. Aber das ist echt richtig gut. Was für ein Move, ey. We're taking things one step further. That was super duper. Super duper excited. Because Minecraft is the shit. Available this fall. Let's check it out. Okay. Gelernt. Danke, Süße. Da klatscht auch keiner. Die denken sich an, so, was ist da gerade passiert? Was? What happened? Boah, guck mal, wie das aussieht da. Also das... Super duper Graphic. Jetzt sehen die Kästen noch glatter aus. Oh ne, jetzt Minecraft ist halt ein Spiel, das muss halt absolut nicht in 4K sein, ne? Minecraft ist ein Spiel, das muss absolut gar nicht sein. Das ist echt... Ihr hasst es halt einfach hardcore, aber es ist echt schlimm. Nee, ohne Witz. Du kannst doch kein Pixel spielen. Also ein Pixel wird in 4K auch nicht weniger pixelig. Ja. Es ist ja auch kein Pixelspiel. Wie nennst du es denn dann? Ja, egal. Ich will einfach aufnehmen. Nee, da hab ich jetzt keine Lust. Also jetzt mal ganz im Ernst, wie lange geht diese PK bitte? 42 Spiele und wir haben jetzt ungefähr 10 gesehen. Ja, und 22 Exclusive, das heißt, die mischen jetzt gerade erst. Die mischen? Mission Impossible? Ja. Boah, ich würde richtig feiern, wenn jetzt Rocket League 2.0 kommt. Boah. At Xbox, we're searching for games that are fresh, new, and in some cases fresh. That means ensuring that the biggest third-party franchises you want to play are there for you on Xbox One. So geil, wenn Phil redet, sind alle still. Find these great games in the Xbox Store available for pre-order today. Was? Was heißt das denn? Du kannst alle Spiele, die sie jetzt zeigen, vorspielen. Ja, was bringt mir das? Weiß ich nicht. Ich will die Xbox haben. Und falls sie ausverkauft sind. Digital. Tut mir leid, alle Pakete sind weg. These next few games do just that. Starting with a game I got to play on a recent trip to Japan. Japan. It's hilarious, a little crazy. And a whole lot of fun. Let's take a look at it. Okay, da hab ich Bock drauf. Was mit seiner Lippe? Er ist ein bisschen geil, deshalb macht er das. Ja. Oh, Dragon Ball. Geil. Benny Orgasmus, alles voll gespritzt gerade. Wenn es nicht Xenoverse 3 ist, bin ich gehypt. Sieht auf jeden Fall nach Comic aus. Das ist halt das Geile. Und nicht nach dieser komischen animierten Kram. Ja, deswegen. Was? Oh Gott, ist das geil. Alter, ein Fight! Es ist ein... Dragon Ball Tekken. Endlich ein Beat'em Up. Nee, eher ein Street Fighter, kein Tekken. Tekken ist dreidimensional, das ist ein 2D-Prügler. So wie Injustice ist es. Oh, 3 gegen 3? Ach du Scheiße. Ist halt Tag Team-mäßig. Ja, aber das ist gerade eher wie Smash Bros. Okay, ich feier's hart, dass es Comic-Style ist und dass es genau wie Comic aussieht. So wie bei South Park, wo das Spiel auch einfach aussieht. Falls Julian das jetzt hier auch hört, er wird gerade einfach komplett gespoilert. Er guckt's gerade durch und sieht gerade einfach jede Form von jedem hauptsächlichen Charakter. Okay. Dragon Ball FighterZ. Nice. Okay, das... Irgendwann 2018. Wenn da Early steht, heißt das, es kommt irgendwann. Pearl Abyss. Immer reinzoomen, ich kann das nicht lesen. Okay. Ich lese einfach alles vor, dann siehst du es auch. Ja, auf jeden Fall schon mal echt süß also, es sieht geil aus, ja. Ja. Fliegen gerade durch einen Wald mit Schnee und Hirschen. Und es sieht wunderschön aus. Wenn ich träumen würde, würde es so aussehen. Das ist ein Strategiespiel, würde ich mal sagen. Ich würde eher sagen, dass das ein Adventure ist. Nee, das ist sowas wie Age of Empire, sowas in die Richtung. Dafür sind die Menschen zu detailliert. Nee. Ja, das ist alles viel zu detailliert. Im Raum. Das ist ein MMO. Das kann natürlich auch sein, ja. Ja, jetzt würde ich sagen MMO. Aber Japano-MMO. Ja. Ja, guck mal. Ja. Das sieht MMO. Nice aus. Alter, die Grafik. So ein Hack'n'Slow. Hack'n'Slay-MMO. Hack'n'Slow, ja. Hack'n'Slow. Slow ist das nicht. Hack'n'Fast ist das eher. Hack'n'Fast. Ohne Scheiß. Kampf sieht geil aus. Da passiert sehr viel. Es erinnert mich sehr an einer Mischung aus so Devil May Cry und Devil May Cry und yeah. Und ich darf Hack'n'Slow nicht sagen. Und das ist halt ein bisschen wie Samurai Warriors. Wie heißt dieses wie dieses Japano Dark Souls, das jetzt rauskam? Nioh oder wie das heißt? Nioh, ja. So sieht's ein bisschen aus, oder? Ja, aber nur von der Grafik. Spielst du ihn nicht? Nee, nur von der Grafik meinte ich jetzt. Vom Spielstil ist es eher so ein Devil May Cry. Ja, MMORPG. Leckt besser. Okay. Ja, aber sieht interessant aus. Nicht mein Geschmack, exclusive. Leider. Ey, die ballern ja eins nach dem anderen. Ich glaube, die haben gemerkt, ja, dass die Zeit eng wird. Das ist aber pixelig, ne? Ja. Hm. Was ist das, Vampire? The Odd Tales Game. Schon wieder diese komischen Drohnenadler. KFC? Nee, sah gerade aus wie KFC-Werbung. Oh Gott. Alter, das ist so ein das soll pixelig sein. Ja, das, okay, ist so ein, das ist so ein Arcade-Game. Aber es sieht ultra geil aus. Aber es sieht sagen. Nice aus. Alter, sieht das geil aus. Das ist Alter, mega, das ist so witzig. 8-Bit-Krams, aber es sieht ultra krank aus. Ey, ohne Scheiß, gekauft. Geil. Ohne Scheiß gekauft. Die Mucke ist halt mega geil. Ist nice. The Last Night. Ey, ohne Scheiß, die paar Sequenzen haben mich komplett überzeugt gerade. Guck mir an, wie das Wasser aussieht. Das hat so ein bisschen was Lego-mäßiges. Ich wollte es gerade sagen, das sah gerade aus wie ein Lego-Movie. Annapurna. Ich wollte sagen, das ist doch bestimmt was mit Dinos. So ein Pimmel, ey. Und das sieht einfach sehr geil aus, aber ich will es nicht haben. Ohne Witz, das sieht mega witzig aus. So ein läuft. Paper-Krams. Keine Ahnung. Okay. Ja, okay, ich hab gelacht, ich kauf's. Was ist das? Das ist natürlich bescheuert. Er fliegt. Ich hab gestern Mad Max Fury Road geguckt. Das erinnert mich ein bisschen daran. Ja. Er fliegt mit einer E-Gitarre mit einem Porzellanadler durch eine Stadt, okay. Alter, das ist richtig der Drogentrip, das Spiel. Ich wollte gerade sagen. Das kannst du nur stoned erleben, ey. Californication, the game. Damn ready. Okay. It's damn ready. Alter, die haben jetzt einfach Augenkrebs, weil das so grün war. Ja. Oh, noch eins. Xbox haut aber ein Game nach dem anderen raus. Jetzt 42 Stunden müssen die jetzt zeigen. Ja. Weiß nicht, wie lang wird es vergehen? Anderthalb Stunden? Vielleicht? Stimmt. Am Ende fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Am Ende fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Sag mal so, wo hat es gelegen? Oh, wo hat es gelegen? Wo hat es gelegen hat, fragt man sich immer. Dark Souls, Klon. Klon, so heißt es. Ja, darf man schon Klon nennen. Ja. Aber ein Anime-Grafik Dark Souls Klon. Live. Interessante Kombination. Live, ja. Aber auch nur den Cutscenes. Ja. Nur die Cutscenes sind Anime. Ey, stimmt, so eine, das ist alles. Ey, so eine Scheiße ist nichts für mich, ne? Damit kann ich nichts anfangen. Code Vein. Ja. Okay. 2018, okay. Okay, Namco und Anri. Aber das sah gerade so aus, als werden wir das auf der E3 2018 nochmal sehen. Echt, das sehen wir nächstes Jahr. And I'm often surprised and humbled by their work. Whether it's a story that can only be born of a different land or artistic design and storytelling that in a single moment can capture your imagination and inspire. There is much to be learned by looking beyond borders. Our first party is also a place of innovation and creativity. Today, I'm excited to share with you an extended look at never-before-seen gameplay from Rare's shared world adventure, Sea of Thieves. Ooh, nice. Yeah. Ohne Scheiß, Sea of Thieves warte ich jetzt seit 2 Jahren drauf, ist immer noch nicht da. Das muss jetzt mal rauskommen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Piraten-MMO ist Ding einfach ist, das geil, mein Spiel. Das musst du halt mit 4 Leuten spielen, ne? Ja. Oh, Alter, guck dir das Wasser an. Digga, das als VR? Right for exploring and raiding with your fine pirate crew. Look at them, scurrying around, making themselves useful. That's what we like to see. Ey, zusammen ein Schiff steuern ist so geil. Oder nur zu dritt. And below the waves. All you have to do is jump in and up. There she goes. Alter, guck mal. Things tempt a pirate like the siren song of a lootable shipwreck. Careful though, there could be anything down there. Zum Beispiel Haie. There could be anything. We haven't finished designing it yet. Joke. Ah, sunken treasure. It's like a pirate performance bonus. Boah, ich liebe Piraten. Okay, wir sind gerade in einem Wrack. Every player's decisions unter Wasser. Will be different. But however you plan on seeking your fortune, it pays to be prepared. For gigantic lumps of iron, these are surprisingly portable. Ey, dieser Humor von dem Spiel ist auch so geil, einfach. There's really no sense in pushing your luck down here. Aber muss ganz ehrlich sagen, es sieht gut aus. Jetzt kommt Jumpscare oder sowas. Mega geil. Ja, hey. Ist der Hai, komm. Oh, der sieht aber richtig niedlich aus. So einen hätte ich gern. Dass so eine Schatzkiste auch schwimmt. Ja, wenn sie auch mit Wasser gefüllt ist und nur ein bisschen mit Luft. Sometimes a tactical retreat is perfectly acceptable. In the spirit of that legendary pirate captain, pathetic Dave. Ey, ohne Scheiß, ich will dieses Spiel spielen. Geil, ey. Ey, ich hab so Bock drauf gerade. Ey, sobald das Spiel draußen ist, ich werde nichts anderes mehr spielen. Where you'll explore jungles and coves, cliff tops and caves. Oh, das sieht so geil. Also es ist alles im Comic Look, aber ich find's mega geil. You'll uncover hidden shortcuts, abandoned stashes and vistas that will steal your grog-soaked breath away. And yes, sometimes you'll encounter people who, for whatever reason, would like to blow you into little pieces. That's pirating for you. Keep that pistol primed. Because you'll also die Pistole sieht ja geil aus. Oh, sogar geile Skelette als Gegner. Das ist ja richtig das Piraten-Adventure. Wieso finde ich es lustig, wenn jemand eine Banane isst? Gott, der Schrei war ja mega geil. Jemand hat sich gerade mit einer Kanone aus die Insel geschossen. Das ist geil. Right, well that's gotta be around here somewhere. But if you've got a bad feeling, you can always leave someone on board to. Ey, wir müssen das spielen und wenn wir spielen, müssen wir die ganze Zeit wie Piraten reden. Ei, Captain. There is no sky. Time to pull your resources. So wie bei SpongeBob. Und man muss die ganze Zeit auf lattenstramm sein und rumtrinken dabei. Oder rumkugeln. Oder rumkugeln, ja. Rumkugeln? Oh, hab ich einen Bock auf das Game. Das Ding ist, ich glaube, ich werde da ganz schnell die Interesse dran verlieren, ne? Just kids. The Premier Plunder isn't just lying around to be claimed by any old fucking bumbum. Ja, gut. Am Ende fragt man sich, woran es gelegen hat. Nee, ohne Scheiß, ich glaube, wenn man das zusammenspielt, also, das ist halt so ein... Ja, wir werden uns halt nur trollen. Nee, also wenn du mich trollst, kick ich ins Gesicht. Also dann ist die Freundschaft einfach deinstalliert. Du bist der Erste, der in diesem Spiel trollt, Digga. Never, ohne Scheiß. Das Spiel, das ist so ein richtig Herzensspiel. Das will ich einfach nur... Ich will das einfach nur erleben. Das ich feiere so dieses Piraten-Setting so doll. Natürlich. Ey, ich find's so geil. Mit dem Kompass und der Karte und du musst Schätze suchen und fährst, segelst rum und einer muss oben das Segel aufmachen und der andere muss hinten nur steuern. So. Mega geil. Of course, the trouble with treasure as a rule is that the owners really like to hang on to it. If you've got your hands full, it's up to your crew to watch your back. Okay, das kennt man ja schon, ne? Ja, aber Action ist geil. Action ist immer geil. Schön geballer. Ich finde den Sprecher geil. Heftig. Das ist gerade wie Fluch der Karibik als Film. Als Spiel, Entschuldigung. Andersrum. Ey, jetzt mal, wenn ihr das anguckt, wie kann man das nicht feiern gerade? Natürlich feiert man das. Lalala. Ich finde die Animation auch so geil. Das erinnert ein bisschen an 13. Das Spiel. Ja, hast recht. Ich habe ja geliebt das Game. Davon nochmal 14 kommt vielleicht, oder wie ist es dann nennt? Wow. Sollte kein Joke sein, aber ich will es einfach nur. Ich will es. Also. Oder 13 als Remake in 4K würde ich auch feiern. Oh, Trading. So, jetzt will ich sehen, wie sie zusammen segeln. Erst haben wir zusammen gekämpft. Geil, ey. Hast du gesehen, wie das Loch in das Boot gerade reingeschossen wurde? Ja, ultra geil. Sieht mega gut aus. Ey, mit dem Gewitter gerade und dem Sturm. Das ist das, was ich am Black Flag so gefeiert habe, Assassin's Creed. Geil, und hier ist es einfach eine Ego-Perspektive. Ey, du musst hier die Löcher stopfen und so, überall kommt das Wasser rein. Ey, das sieht... Ey, ohne Scheiß. Ich feiere es so gerade. Never! Ey, das geht! Jetzt hat jemand mit einer Kanone auf das gegnerische Schiff geschossen. Geil. Säbelfight. Sind das jetzt, aber ich glaube, das jetzt ganz PvP? Ehrlich. Ja, ne? Ja, das würde ich sagen. Ja, logisch. Geil, ey. Okay, also es ist auf jeden Fall viele Spieler auf einem Server. Geil, ey. Alter, das Wasser. Das Wasser ist krank, oder? Weg. Wir fahren einfach weiter. Boah, das nice. Ohne Scheiß. Wann kommt's? Ja. 2018. Ja, warten. Irgendwann 2018, 2019. Das kommt niemals. Das ist einfach das Piraten-Star Citizen. Okay, Sci-Fi-Krams? Finde ich geil. Alter, das sieht gut aus. Oh Gott, wie ihr so eine Scheiße auch mal feiert. Sci-Fi ist super geil. Ich finde den Style geil. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Dieses bunte. Wow, es hat einfach nichts gesagt. Aber es kommt schon 2. August, also... Ja, kann er nicht. Toll. Kann er nur Scheiße sein. Muss ich kaufen. Nee, aber dann werden wir früh das Game sehen, das ist doch cool. World Premiere. Oh, jetzt kommt. Was kommt jetzt? Jetzt kommt was Großes. Wow. Ja, Crash Bandicoot, Digga. Foxy Love, Digga. Ich spiele gerade der Streamer. Alter, was ist das? Irgendwie so ein Jump'n'Run-Spiel. Aber ich fände ich geil, ich hab mal wieder Bock auf ein Jump'n'Run. Plants vs. Squirrel. Nee. Plants vs. Squirrel. Nee, cool, ey, das sieht putzig aus. Ich glaub, ist das nicht das, was man auf Oculus spielen konnte? Ja, doch, ich glaub schon. Irgendwo kenne ich den Charakter doch. Oh das Gott. Ist doch der VR-Titel, ja. Wie willst du das denn als VR spielen? Das ist ultra geil als VR. Du bist halt oben aus der Perspektive. Du guckst halt auf alles drauf. Guckst ihm quasi hinterher. Ultra geil. Ich habe auch am Anfang nie gedacht, dass sowas in VR cool ist, aber es ist ultra geil, sowas in VR zu spielen. Gerade so Jump'n'Runs und Plattformer sind in VR ein richtig geiles Erlebnis. Das sieht halt von der Kameraführung aus wie bei Sky, wie heißt das, Skyrim? Nee, nicht Skyrim, wie heißen die, dieses Scheiß mit den PlayStation-Spielen mit den Figuren? Skylanders? Ja, Skylanders, glaube ich. Ja. Ich find's cool. Ist mal wieder so ein kindliches Jump'n'Run. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat der Xbox gefehlt, diese Kinderspiele. Super Lucky's Tale, genau. Das gibt's auch schon auf Oculus. Das kannst du in VR spielen. Ich meine, es hat einfach mal wieder ein schöner Titel für Kinder. Und Xbox hat einfach wenig Titel für Kinder, ne? Das muss man einfach lassen. Ja. Aber bis auf die Lego-Spiele und die. Hier Lego Dimensions ist natürlich ganz geil. Ja. Also. Ja, haut mich jetzt nicht vom Hocker so, aber ich find's ganz cool, dass mal wieder so Comic-Jump'n'Runs kommen. Super Lucky's Tale. Hey, Schwanz. Richtig flauschigen Schwanz hatte der. Ich hab wieder richtig geiles Internet. Hat mich überzeugt. Ja, mich auch. Schwarz-Weiß. Ach, das ist das Disney-Spiel. Für November. Ja, und das ist so witzig. Das sieht so übertrieben. Also ich glaube, ohne Witz, ich komme nicht mal durch das erste Level. Das sieht so heftig aus. Meinst du, das ist schwer? Ich glaube, das ist mega schwer. Weil du auf dem Bildschirm passiert so scheiße viel. Ja. Ach, das auch schon lange. Das gibt's auch schon lange Trailer von. Ja. Aber ich find's ultra geil, weil das ist auch wie die alten. Es sieht halt original aus wie die alten. So richtig alt. Ja. Von wann sind denn diese alten gezeichneten Sachen? 60er, 70er, ne? 50er, 60er, ja. 50er kann auch schon sein, hast recht, ja. Ich meine, so ist dieses Schwarz-Weiß mit den Skeletten und so, das ist ja uralt schon. Das ist ja schon aus Schwarz-Weiß-Krams. Oh oh. Microsoft Studios. Was haben wir jetzt? Sumo Digital. Crackdown 3! Oh, Alter, das endlich! Digga. Oh mein Gott, das ist ja nur geil. Ich bin auch nicht so. Nein, wie geil! Nein, Terry Crews, das ist ja ultra geil! In fact, it's only just begun. That's why we brought in you. You got the talent. Now you need the tech. You throw grenades. Tomorrow you'll be throwing cars. Das ist so geil, wenn er jetzt gleich noch die Old Spice-Werbung macht. Ja. Ey, Terry Crews ist so der verrückte Typ, ey. Let's play the muscles! Geile Show, jetzt schon geile Show. Alter, der Bildschirm ist auch krank, ist halt, der hängt, oder? Crackdown ist halt auch einfach behindertes Spielen, das muss man im Spiel auch einfach lassen. Ja. Aber sieht geil aus. Die Mucke, Digga. Alter, richtig Bock drauf, wieder auf den Crackdown. Ob der wohl in Deutschland rauskommt? Die anderen waren ja immer indiziert in Deutschland. Aber sind sie ja nicht mehr. Klar sind die noch. Der erste ist hundertprozentig noch indiziert. Echt? Ja, 100. Das haben wir uns damals über Österreich geholt, ne? Ja, weiß ich. Also ich habe mir das nicht gekauft. Und ich fand, also ich sag da auch keine Meinung zu, ob ich das gut oder schlecht fand. Weil sonst müssten wir schneiden. Das ist richtig. Ich habe gehört, dass das gut sein soll, aber ich selber weiß das nicht. Okay. Sieht einfach wieder völlig übertrieben aus, ne? Ist halt echt so. Ja. Superhelden, die durch die Stadt springen und schießen. Super. Ich fand bei Crackdown 2 war das, glaube ich, mit dem Auto, was unter den anderen Autos herfahren kann. War das da? Das habe ich hart gefeiert. Das kann auch sein, dass es der erste Teil war. Mit diesem Truck und dem, genau, Auto? Genau. Ah, nee, du hattest doch immer drei Autos. Das war doch das Grundkonzept, dass es immer drei Autos gab. Genau, du hast diesen Truck, du hast das schnelle. Ja. Und dann noch ein Pickup, glaube ich, oder sowas. Einer, der springen konnte. Hell yeah! Hat da gerade einer Hell yeah gesagt? Ja. Okay, jetzt frühstücken sie gerade 15 Games mal eben so ab. Osiris. Sieht geil aus. Sci-Fi-Krams. Raiders, was auch immer das ist. Sieht auch geil aus. Nochmal ein 2D-Springer. Path Exile. Battle Ride, oh mein, das sind alles so Spiele. Surviving Mars. Das kann alle, das sind diese typischen Spiele mit 30 Tage gratis Spieltage jetzt bei Xbox Live. Ja. Das sieht interessant aus. Ja, Observer. Alter, okay, das ist richtig blutig gewesen. Robocraft? Okay. Der Mock ist wieder geil. Dunk Lords, oh mein Gott. Ein Street Basketball Spiel. Minion war es das? Rollout. Hallo, ich bin wieder da. Ey, guck mal, das ist einfach gerade, hi. Wie heißt es? Brawl-Dings gewesen. Smash Bros. Dark and Light. Strange. Sieht auch interessant aus. Riverbond, das sieht ja geil aus. Hello Neighbor, das habe ich gerade gesehen, Alter. Das ist richtig spannend. Ja. Conan Exiles. Das sieht ja geil aus. Okay. Also von den, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich würde sagen, so 15 bis 20 Spiele haben wir gerade schon gesehen. At Xbox, it's not just about finding creative artists. Drei fand ich gut. It's about empowering them and nurturing them, helping shine a light on their work, making it easy for them to build and share their creations. Oh, wie viel Staub in der Luft ist. Heftig, der Scheinwerfer wirbelt richtig was auf. Team has released over 500 games on Xbox One and Windows 10 through the ID at Xbox program. Kann man mal klatschen. And this is not just a milestone for the program and the independent developer community. It's a milestone for everyone who loves great games. Woo! I hope yeah, you're games, reminded today gehört. Why it's so great to be a gamer on Xbox. Action, adventure, story, skill, surprise. These next few games bring it all together. Oh God. Let's start with a game whose stylistic approach alone makes it something very special. Oh. Exclusive. Ah, was kommt jetzt? Ist das das Spiel? Aurora 4.4? Is older than the light. At last a day dawned. Das kennen wir doch auch schon, oder? Mm-mm. Also ich kenn's auch nicht. Kann sein, dass du das schon kennst. But that light was a betrayal. Only fleeting. Ist auch ohne, dass das, wo die keine Gesichter haben, ist das. Ja. Stimmt, das ist das Spiel ohne Gesichter, ja. Das kennen wir irgendwoher. Aber macht dich das gerade an? Nee, überhaupt nicht. Ist halt irgend so ein Dungeon Crawler Forest Survival Schnee, nee. Speer und Schild. halt, du siehst halt wieder also diesen roten Faden durch dieses Spiel, ne? Weiß nicht, solche Spiele machen mich irgendwie überhaupt nicht an, muss ich sagen. Nee, bin ich auch absolut raus. Also ich kann den Hype bei einigen Leuten verstehen, dass sie es einfach feiern. Also man muss sagen, der Style ist richtig geil. Es sieht geil aus. Definitiv. Aber ich würde es niemals spielen. Also dass da einer mit Spaß mit hat, kann ich auch nachvollziehen, aber es ist halt absolut nichts für mich. Ja. Ashen? Habe ich das richtig gelesen? Ashen? A-S-H-E-N? Ja, ne? Ja. World Premiere. Okay. Die hauen aber World Premieres raus, Leute. Bei jedem World Premiere fällt einer. Okay. Was haben wir jetzt? Resident Evil? Nee, bestimmt Skate? Irgendwie Skatepark. Skatepark 2. Resident Evil? Ich meine Final Fantasy? Hört sich von der Musik her nach Mirror's Edge nee, an. Das ist. Ich hab jetzt echt den Namen vergessen. Ach, fuck. Das ist so ein geiles Game und ich hab's gespielt und ich liebe es. Aber es ist Weltpremiere. Ja, aber davon, das müsste der zweite Teil dann sein. Wenn ich das gerade richtig sehe. Ja. Das kann doch nicht sein, dass mir der Name jetzt gerade nicht einfällt. Ja, göttliches weiß, Spiel gewesen. Also, ich habe das Spiel wirklich geliebt, den ersten Teil. Ich vergesse gerade, wie es heißt. Das ist das, wo jede deine Entscheidung das Spiel ändert, ne? Genau, genau. Rachel? Rachel ist im ersten Teil tot, die sieht man nie. Darum geht's, deshalb gibt's den Teil übrigens. Life is Strange. Okay. Alter, richtig Bock drauf. Instant gekauft. Life Episode is Strange. Episode 1 von 3. Oh, das, ja, ja, das ist ja, das ist so Episode. Das ist so ein episodisch. Das ist so wie die Telltale Games. Die sind ja auch immer episodisch. Michael DePlatter. Also wer Life is Strange noch nicht gespielt hat, direkt nachholen. Gibt's für richtig günstig jetzt schon. Okay, jetzt haben wir hier so ein Herr der Ringe. Shadows of Mordor, oder wie der erste Teil hieß. Als zweiten Teil. Sieht halt auch wieder gut aus. Kannst wieder sagen, was du willst, ey. Aber ist halt auch wieder... Thoren hat das Ding richtig durchgesuchtet. Der hat den ersten Teil richtig gefeiert, glaube ich. War es Thoren? Ich glaube, Thoren war es, ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist ja so ein Herr der Ringe-Fanatiker? Nee, ich glaube überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Thoren das gespielt hat. It's about sizing up a situation that's bloody impossible and saying, yeah, all right, I'll have a go. I'm exactly the same. Das sieht aber echt nach einem... Wie der Kleine gegen den großen Ork kämpft. Oh, der wird von hinten richtig gefistet jetzt. Auf jeden Fall mal mies gemacht. Ja. Und das sieht nach PvP aus. Nee. Oder? Nee, das war nur eine Cutscene. Du suchst dir ja immer dann die Anführer der Orks aus und sorgst dafür, dass sie für dich kämpfen, quasi. Hm, hat einer beim Tonabmischen nicht ganz aufgepasst, würde ich sagen. Die Stimme des Sprechers ist gerade ein bisschen leise. Ja. Ja, es... Weiß nicht. Es ist das wieder so ein Spiel, da kann ich einfach nur sagen, ich weiß nicht. Es ist halt nichts für mich, definitiv. Also werde ich nicht spielen. Da wird mich die Tutorial schon nerven. Oder das Tutorial. Er ist halt so ein, Batman Arkham Krams plus Assassin's Creed, aber im Herr der Ringe. Also für mich sieht's halt original aus wie Batman. Vom Kampfsystem und so. Mhm. Und Batman liebe ich ja. Die Batman-Spiele sind die besten, die es gibt. Aber von der Story halt her. Nee, vom Gameplay. Ja, aber du bist halt von Batman einfach begeistert, ne? Also das ist halt. Nee, aber das Spiel, also die Batman-Spiele sind grundsätzlich einfach perfekt. Name's Bruce. From here on out, I will be your shadow. No one gets to you without my say-so. Don't worry about my enemies. They will all follow eventually. You want to plant your flag in Mordor, you'll need to do it deep. There's a fortress nearby. They say it's ruled by a two-headed troll big as a mountain and deadly smart. Which, well, I guess he'd have to be given the two heads. You take him down, you'll send a message to Sauron. Wenn ich schon wieder raus, ja, ne? We're not going to do this alone. Your troops will do. Oh, just make sure you let me pop his heads off, won't ya? Ohne Scheiß. So we already lustig. Have a few loyal followers geil, in our army. Geile Charaktere. Means we're ready to assault the fortress and overthrow the overlord. Die Fliege, ja. Blop. We're enormously expanding the open world of Mordor to new regions like Saragost and Cirith Ungol. Also das Ding ist halt ohne Witz, für Herr der Ringe Fans ist das genau das Richtige. Kannst du sagen, was du willst. Das ist aber auch wirklich halt ein richtig gutes Spiel, muss man aber auch dazu sagen, selbst wenn man kein Herr der Ringe Typ ist. Also, wenn du nicht mit Orks um kannst oder so, dann musst du es auch nicht kaufen. Also du musst halt eine Grund... Doch, also das Spiel ist halt wirklich gut. Das Setting kann dir vielleicht... Aber da kann man sich auch reindödeln. Also das ist spielerisch und von den Charakteren und wie sie reden und so, das ist ja schon high class. Das ist schon sehr gut. Ja klar, wenn man jetzt Orks für sein Leben hasst und noch... Das nicht, ja. Deswegen, du musst halt auch mit Herr der Ringe irgendwie einem sein. Ja. Es sieht gut aus, definitiv. Kannst du sagen, was du willst. Obwohl diese vereinzelten kleinen Pflanzen da wieder, die finde ich halt auch wieder mega unnötig, ne? Ja. Oder willst du das mit dem Ton hat er richtig verkackt? Ja. Also Ton abgemischt ist richtig schlecht. Alter, 1:30, ey. Ich gucke schon auf Italienisch. Warum? Weil ich gerade einmal wieder neu starten musste und nichts funktioniert hat. So mit deinem Gammel-Internet, ey. Warum macht das dann eine Woche noch. Der schreit mir zu doll. Das Spiel so einen Hype bekommen, kann ich nicht verstehen, ne? Weil es halt einfach echt gut ist. Ja, leider wahrscheinlich, aber nichts für mich. Aber du magst ja auch keine Schwerter. Was mag ich nicht? Schwerter. Ja, ist nicht so meins. So geil, dass die zwei besten Sachen, dass du von nichts magst. Du magst kein Sci-Fi und du magst keinen Schwerterkrams. Was magst du eigentlich? Da bleibt ja nicht mehr viel über, da bleibt ja eigentlich dann nur noch Rennsport. Vielleicht halt auch mega scheiße, ne? FIFA ist halt ganz geil. Oh Gott, ey. Ich will dich gerade auch einfach nur löschen. Ah, oh, deinstallieren. Oh, siehst du, das war nämlich nur der First Trailer von E3. Piano Simulator 2017. In VR. Ja. Der spielt so doll, nicht? Die Frage ist, welcher Titel... Welchen Titelsong er spielt, ist die Frage. Ice Age. Spark Teil 2. Ice Age. Digga, stell mal vor, ein Ice Age Spiel wäre schon cool. Was ist das für ein Nilpferd, ey? Das ist ein Frosch. Quack. Ich bin noch nicht so weit. Oh, das ist schon wieder so ein bedeutungsschwangerer 2D-Scroller. Ach, ich bin dessen überdrüssig ein wenig. Child of Light war geil. Wie hieß dieses Spiel mit dem Wollknoll? Unravel? Ja, so ähnlich sieht das ja aus. Ja. Wie der Typ auch jetzt kein Klavier mehr spielt, kann ich dir echt sagen. Auf gar keinen Fall spielt er noch. Der hat die ganze Zeit nicht gespielt. Der schiebt den Flügel wieder von der Bühne. Der fliegt selbst. Ja, jetzt gucken wir eine Eule zu, wie sie im Blatt ist. Nee, nicht mal das. Es ist echt traurig, dass das Blatt cute aus gefallen ist. Kann diese Eule jetzt irgendjemand erschießen oder so? War bei Winnie-the-Pooh nicht eine Eule? Was für ein Vieh? Mewtwo, guck mal, Mewtwo. Oh geil, es tröstet die Eule. Ein Mini-Mewtwo. Oh, da ist eine große tote Eule. Ah, das sind echt sehr große tote Eulen. Lass mich raten, das Spiel heißt Owl Simulator 2017. Es gab doch mal so ein Spiel mit Eulen. Das ist, diese Orient Guard Line Fog. Achso, nee. Okay, zweite. Gut, dass ich die ganze Zeit an Ori gedacht habe, es nicht gesagt habe. New Journey begins. Schwul. Ja. Ori affirms my belief. Oreo. Das Keksspiel. Oreo Simulator 2017. We believe that games, like books, movies and music, should be celebrated and enjoyed by countless generations. Nein. We're passionate about preserving and celebrating the games you own, the classics of the past, and the genres you love to play. Hey. That's why 2 years ago, we launched the Xbox Backward Xbox program to bring Xbox 360 games to your Xbox One. Ja, dann macht mal Need for Speed Underground 2 jetzt endlich. Das wäre halt mega geil. Today, our library of games stands at 300. Das ist schon 2 Jahre alt. And over half of Xbox One gamers have played a backward compatible game. But I've heard your feedback and you want more. Yeah. Today, I'm pleased to announce an exciting expansion to the Jetzt program. Komm. Xbox 1 Spiele. 1. Ja, Mann. Wie sie stehen. Ja. Harry Potter Quidditch Championship. Bitte, bitte, bitte. Der Typ hier mit der Mütze wieder. Ja. Alter, er rastet richtig aus. Our team of engineers are working hard to bring us some of your favorite original Xbox games. Das ist auch nicht, was ich schon am Anfang der PK gesagt habe. Ja. I love you, Phil. Das ist das Beste. Crimson Skies. Okay, das ist, Alter, Crimson Skies. Bestes Spiel ever. And like the Xbox 360 games, OG games will look better and play better geil. Across the Richtig Xbox geil. One family. Alter, ohne Scheiß, Crimson Skies ist so ein geiles Game. When it launches later this year. Kommt alles für die X, sage ich. Dann ist das alles draußen. I'm proud of the library of games available today on Xbox One. All of them will benefit from the performance and power when you play them on Xbox One X. But we won't stop there. I'm excited to announce that if you own Gears of War 4, Forza Horizon 3, Killer Instinct, Halo Wars 2, or Minecraft, we'll be providing 4K updates to these titles for free. Was? Das ist geil. And we already have over 30 titles from our third-party partners that are planning to provide free updates as part of our Xbox One X Enhanced program. titles like Final Fantasy 15. Na, geil, Benny. 4K Final Fantasy. Mhm. Tom Clancy's 4K Horizon. Geil. Wildlands in 4K. And Rocket League just ja, Rocket League 4K. Ich musste das dabei sein. You probably already have a large library of titles that you own today that will automatically get better on Xbox One X. Today, woo! We showcase some of the world's greatest creators. Ein Ding kommt jetzt noch, sage ich. Different types of games for every type of gamer. We showed you the largest and most diverse lineup of new games that have ever appeared on our stage. From every corner of the globe, from developers large and small, 42 games, including 22 with console exclusivity on Xbox One. Ich sag, sie hauen jetzt noch ein Ding raus. Ich bin mal gespannt, was das ist. Weiß ich nicht. All of the biggest cross-platform blockbusters on Xbox One. And every game will play great across the Xbox One family. And on Xbox One X, runs every single game you've seen even better. So if you haven't joined the Xbox One family, now's the time. This week, you'll find Xbox One S available in the U.S. for $249. Yes. And on November 7th, we'll begin worldwide rollout of Xbox One X, the world's most powerful console at $499. What? Ich sag dir, Digga, ich hab so recht gehabt. To experience unrivaled power and performance on the Xbox One. We close today's show by looking to what? The future with a really great partner. They've been with us from the earliest days of Project Scorpio. Bitte. And they're gekauft. Building an incredible instant. Game that takes advantage of the power and performance of the Xbox One family and the new Xbox One X. Please welcome Patrick Sutherland, Executive Vice President, EA Worldwide Studios. Oh, jetzt kommt schon irgendein FIFA-Crap. Ja, oder aber geil, ey. 4,99 Xbox One X instant gekauft. Echt mal. Also, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und was war das jetzt? 17. November? Ja, ne? 17. November. And only the greatest will make it their way to you. And that's okay. It's all a part of the creative process. Wo ist der langweilige Typ? Mhm. Ja, okay, sie bringen irgendwas für EA Access raus. Then introducing players to a brand new world. And as a player, there's no better feeling than losing yourself in a completely new experience. Our developers at BioWare have been creating something truly special. A huge open world that is lush, savage, mysterious, and ever changing. Okay. Also irgendein neues BioWare Spiel. And new types of gameplay you'll enjoy with your friends for years to come. This is what's possible when we take an extraordinary vision and combine it with the latest technologies and hardware. BioWare concepts become possible. Great ideas become reality. So here we are. And we are so excited to share this with all of you. On behalf of the team at BioWare, let's see what this game looks like running on an Xbox One X. Xbox. Here's John Warner from BioWare to show you Anthem. Anthem. Ach so, habe ich schon gesehen. Sieht mega nice aus. Hi, I'm John Warner, okay. Director for Anthem. Here is the world premiere of Anthem's gameplay. Boah, was? Okay, es sieht halt schon wieder richtig Porno aus, aber das ist halt auch einfach Cutscene. Ja, aber... Was läuft denn da lang? Also den Trailer, den kennst du glaube ich auch schon. Nee. Ich kenne den auch schon, ja. Nee, den kenne ich noch nicht, aber ich kenne das Game. Ja. Und das ist echt interessant. What did you do? A mistake. I hired some people. They weren't freelancers. I know. Okay, Grafik ist krank. Sag mal kurz, Benny, worum geht's denn da? Was ist denn das für ein Spiel? Shooter? RPG? Ja. Shooter-RPG ist es, glaube ich, so wie du es gesagt hast. So ein bisschen, ich habe einfach, irgendwas in den Raum geworfen. Das war, ja, ich habe wirklich einen Trailer gesehen und es müsste Shooter-RPG sein. So ein bisschen wie Assassin's Creed, hätte ich jetzt gesagt. In die Richtung. Ja, wie Destiny. In the world of Anthem, you and your friends are freelancers. The heroes who leave the safety of the walls of Port Tarsus. Alter, Grafik und Style ultra geil. Hat sich gereimt. Ich sollte Rapper werden. Ja, es hat ein bisschen was von Destiny, das stimmt. Was sind das? Exoskelette? Ein Titan. Da passt doch nie rein, Digga, da passt du nicht rein. Vor allem mit Schuhen und Anzug. Heftig. Da kommst du auch nie wieder raus. Ja. Nee, ohne Scheiß wollte ich gerade sagen, eine Macke hinten drin, du kriegst die Tür wieder, nie wieder aus, dann musst du da drin verrecken. Sieht mega aus wie Destiny gerade. Der Helm da unten, bisschen was von ODST. These suits give players superhuman capabilities and are heavily customizable so you can play how you want. Kann sein. Please. Ball joint, okay. Also es ist auf jeden Fall Multiplayer. Aber die Grafik, ohne Scheiß, das ist, man schmilzt komplett weg gerade, oder? Ja, oh mein Gott. Alter, okay. Alter, Jetpack-Action. Es sieht krank aus. Ich war am Anfang nicht begeistert und jetzt bin ich gerade begeistert. Ich hab das Spiel verwechselt. Hat was von Avatar gerade. Ich hab gestern einen Trailer davon gesehen. Ja, manchmal bringen die ja auch schon vorher Sachen raus. Aber so wird das halt nie im Leben aussehen, kann ich dir jetzt schon sagen. Also was von Crysis, so wie sie gerade rennt. Wie viele Spiele wir jetzt schon gerade genannt haben. Wie das aussieht. Aber Dschungel ist immer geil. Dschungel mag ich. Okay, Shooter. Okay, das ist gekauft. Ist. Geil, okay. Was? Okay, man kann unter. Alter, unter Wasser? Das sieht ja todesgeil aus. Ja gut, ey, aber kannst dich jetzt schon davon verabschieden, dass das so im Endgame aussehen wird. Okay, Erinnert mich gerade vom Gameplay mit dem Koop-Modus so ein bisschen an Destiny, den ersten Teil. Ja, auch Looten und Leveln also, ist dabei. Auf jeden Fall auch die Kameraperspektive von Division. Nee. Dieses halb schräg rechts hinter der Person. Meinst Third Person? Ja, aber nicht perfekt dahinter. Es ist halt immer dieses. Division hat es eingeführt, dieses Spiel. Bei Mass Effect auch. Nee. Der erste Max so Payne extrem? Hat es eingeführt. Max Payne warst du gerade dahinter. Was redet ihr denn komisch? Gegner? Hört sich an wie eine Star Wars Sprache. Okay, die Explosionen sehen echt angenehm aus. Voll wichtig, dass Explosionen gut aussehen. Ja. Geil. Okay, das gibt's jetzt richtig geiler Hellfire-Action. Boah, übel. Ey, das sah richtig geil aus. Oh, come on. Be something good. Boah. Ja, looten und leveln. Oh, nice. Ist gerade eine Waffe aufgesammelt. Large scale world events like Shaper Storms are dynamic and pull you off the beaten path with the promise of new stories to discover. Das ist halt echt geil, ein bisschen. Oh, Shaper Storm incoming. Okay, actually let's get some more people. Ja, bin gespannt, was da das Release Datum ist. Hey guys, what's up? Ich denke mal nächstes Jahr im Sommer oder so. Level 31, Level 36, okay, das hat, man hat auf jeden Fall viel zu leveln. Und viel aufzusammeln. Okay, 4 Spieler Koop. Das ist eine wichtige Info. Ja. Warum ist es immer 4 Spieler? Warum ist es nicht 6 Spieler? Ja, genau. Oder 5 wäre schon mal ein Anfang. Ja. Aber immer diese 4er-Squads, das nervt irgendwie. Ja. Sieht echt schon heftig nice aus, ne? Sieht echt mega aus. Anthem, okay. Coming 2018, ja, siehst du. Aber schon klar. Da werden aber wir so auf der nächsten E3 erstmal was von sehen. Ja, für den nächsten E3 gibt es einen Release-Tag. Ah. Okay, jetzt gibt es noch eine kurze Zusammenfassung. Ja. Aber ich muss sagen, wir haben viel gesehen heute. Vor allem sehr Gutes. Ja, kann man wirklich sagen. Also Xbox, ja, muss man wirklich sagen, in den letzten Jahren mal wieder bei der E3 abgetan. Findest du? Ich die liefern doch seit Jahren so schon immer ab. Ja, aber sie liefern immer Spiele ab. Also sie zeigen immer richtig harten Batzen an Spiele. Seit der Xbox One. Hauen sie richtig durch. Wildlands in 4K wird halt mega interessant, ja, ey. Ja, glaube ich auch. Also Wildlands in 4K, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und Rocket League in 4K. Ja, Rocket League in 4K ist natürlich halt einfach... Was will man mehr? Okay, 4,99. Da brauche ich gar nicht überlegen. Die ist halt einfach instant gekauft. Ich habe hab gerechnet, dass die so um die 600 kostet. 700. Ja, so habe ich auch gedacht. 5,99 und 6,49 hätte ich eher gedacht. Aber 4,99. Ja, 6,50 hätte ich auf jeden Fall für logisch gedacht. Sea of Thieves. Ja, also Sea of Thieves ist für mich der Gewinner. Okay, ich will dieses Top 3 auf das, was ihr euch am meisten freut. Sea of Thieves ist die 1. Also Sea of Thieves ist auf jeden Fall unter den Top 3. Meinst du jetzt Spiele oder auch Hardware-Dumps? 3 auf 2-1. 3-2-1 Spiele. Okay, 3-2-1 Spiele. Okay, dann ist die 3 ist Forza. Habe ich richtig Bock auf. Sah richtig geil aus. Platz 2, ja gut, jetzt habe ich natürlich schon den ersten gesagt, Platz 2, PlayerUnknown's Battlegrounds, auch wenn es kein neuer Titel ist, aber ich will dieses Spiel unbedingt spielen und ich will es mit euch spielen und dafür brauche ich das halt auf der One, deshalb sage ich, das ist meine 2 und Sea of Thieves meine 1, aber ich gehe mal davon aus, dass das spätestens, keine Ahnung, Mitte, Ende 2018 kommt, gehe ich mal einfach jetzt von auf. Halt echt schwer, also jetzt nur von der E3 jetzt heute? Ja, nur das, was wir gerade gesehen haben. Von der also dann ist Sea of 3. Ich glaube, wie hieß das letzte? Aston? Anthem. Anthem. Auf 2 und dann Battlegrounds auf 1. Also ich glaube, ich habe auch Sea of Thieves auf 3. Auf 2 glaube ich auch Anthem, weil das sah jetzt echt mega nice aus. Ja. Auf 1 ist Forza. Da habe ich echt, also Forza in 4K. Endlich mal, nachdem Apex ja jetzt so ein Beta, so ein Zwischenspiel war, endlich wieder ein geiles Forza. Ja. Da habe ich echt Bock drauf. Aber ist doch lustig, dann haben wir jetzt, ja genau, dann haben wir also PlayerUnknown's Battleground, freuen wir uns auf jeden Fall richtig krass drauf. Ja, definitiv. Dann dieses Anthem ist auf jeden Fall was Interessantes, weil es mal wieder was komplett Neues ist und ultra krank aussieht. Sea of Thieves, ja, warten wir ja quasi schon seit 2013 drauf, dass es kommt. Und ja, Forza ist auf jeden Fall, haben wir auch 2 Leute gesagt. Und was hast du noch da? Ja, ich muss halt ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt gestern noch dazu zählt, ist halt eigentlich meine Platz 1 Star Wars Battlefront 2. Ja, aber das. Nee, ja, gut, aber es geht jetzt nur um die Xbox. Ich wollte gerade sagen, also deswegen, also die Titel, die wir jetzt eben schon genannt haben, sind schon richtig, aber es kommt halt auch noch mehr. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, also aber. Ist Tag 2 oder Tag 1? Das ist jetzt Tag 2 gewesen. Gestern hatten wir EA und jetzt haben wir Xbox gehabt und morgen kommt noch. Bethesda, genau. Aber das kommt jetzt gleich quasi um 4 Uhr nachts, ja. Kommt Bethesda. Und dann, also die Sony-PK, die würde ich mir vielleicht noch angucken, aber die anderen, da schaue ich mir, glaube ich, nur die Zusammenfassung an, die werde ich mir nicht live angucken. Die PC-Gaming-Show habe ich noch nie gesehen, da gucke ich mir immer nur die Trailer an, weil die ja meistens schon vor dem Ding schon draußen sind. Ja, die sind schon auch runter. Was ich mir auf jeden Fall zu 100% angucken werde, ist die Nintendo-PK. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich dazu noch einen Podcast oder sowas aufnehme. Die gucke ich nach. Ja. Mal schauen, guck ich nach. Weil die kommt halt, in Deutschland nämlich. Bringt, ne? Ja, warte mal kurz. Ich guck mal eben. Deutschland. Wo haben wir denn? Ich glaube, Berlin. Mittwoch. Nee, Donnerstag. 18. Komm. 18 Donnerstag Uhr ist Nintendo Uhr. Am Dienstag. Dienstag 18 Uhr ist Nintendo, ja. Okay. Ja, guck ich jetzt vielleicht doch live. Ach, Digga, wir einfach noch 22 Leute bei mir in der Freundesliste online sind und alle, die E3 geguckt haben. Ach so, nice. Okay, ja gut, dann danke ihr beiden. Danke fürs Zuhören an alle, die da draußen sind. Wenn ihr es gesehen habt auf YouTube, dann danke fürs Zuschauen und viel Spaß noch mit der E3. Ich glaube, das wird ein geiles Jahr 2017. Wir freuen uns alle auf Xbox One X vorbestellen. Ich gucke jetzt gleich mal bei Amazon, ob die schon drin ist. und ja, einen schönen Abend wünsche ich noch. Reingehauen, oder wieder schauen, hingelegt und weggefegt. Tschüss. Zwei Stunden ging das jetzt. 1:50. Krass. Na gut, bis dann, ihr Schwulis. Tschüss. Oh oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut. Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus.